Hören Sie nun Die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Römisch 1. Der bärtige Zwerg aus Ebenholz hielt in seinen Fäusten den Leuchter über mich. Kanapés, riesige gepolsterte Sessel, Tische mit Marmorplatten oder mit Intarsien verziert, spiegelten sich im Parkettboden. An den mit Damast bespannten Wänden hingen dunkle Gemälde, Seestücke, Landschaften in schweren Goldrahmen. Einem Altar gleich erhob sich der Vorbau des Kamins, und unter dem dreiteiligen Fenster in gotischem Stil führte eine Wendeltreppe hinauf zur Galerie, die mit einem Geländer voller Chinoiserien den Saal in halber Höhe umlief. Schlafende lagen auf den Sofas, kauerten in den Fauteuils, zerschlissene Kleidungsstücke waren über die Lehnen geworfen, ein nackter Fuß ragte aus einer Decke hervor, eine schlaffe, gedunsene Hand hing hinab zu staubigen Stiefeln. Wieder lagerten wir in einer dieser Hallen, die zu nichts anderem da zu sein schienen, als uns an den Dualismus zu erinnern, der unser ganzes Vorhaben bestimmte. Doch waren wir diesmal nicht gekommen, um das prunkvolle Bauwerk eines zeitweilig außer Kraft gesetzten Finanzadels zu requirieren und für unsere Zwecke zu benutzen, sondern um uns beherbergen zu lassen vom Hausherrn für die Dauer einiger Tage, ehe wir, jeder seinen eigenen Weg suchend, weiterziehen würden. Entlassen aus der zerfallenden Spanischen Republik, am Abend in Paris eingetroffen, hatten wir unser Quartier bezogen in der Bibliothek des Cercle des Nations an der Rue Casimir Perier, diesem Palais, das während des Zweiten Kaiserreichs errichtet worden war, für den Marquis d'Estourmel und das unter seinem jetzigen Eigentümer, dem schwedischen Bankier Aschberg, der Weltfriedensbewegung und dem Ausschuss zur Gründung einer deutschen Volksfront zur Verfügung stand. Übermüdet, doch zum Einschlafen nicht fähig, war ich zu den Regalen gegangen und auf ein Buch gestoßen, das ich zur Lektüre an mich nahm. Von den Sätzen auf den vergilbten Seiten ging eine ungemein beruhigende Wirkung aus, obgleich der Bericht sich mit Gewissheit auf die Katastrophe hinbewegte. Es war, als ließe sich, angesichts des hier beschriebenen, längst vollendeten Ereignisses, alles, was aufgerissen in mir lag, zu einer Schlichtung bringen. Den 17. Juni 1816, morgens um 7 Uhr, bei gutem Wind, hatte das nach dem Senegal beorderte Geschwader unter Anführung des Fregattenkapitäns Herrn von Chaumaret die Reede der Insel Aix verlassen. Bereits 4 Jahrhunderte vor der Ausfahrt der französischen Flotteneinheit war Cadamosto, der Venezianer, im Auftrag Portugals den Fluss im Senegalland hinaufgesegelt, die Portugiesen hatten ihre Faktoreien an der Küste etabliert, die Holländer lösten sie ab und diese wurden von den Franzosen vertrieben, die im Delta die Stadt Saint-Louis gründeten und zum Zentrum des Sklavenhandels machten. Fortan standen die Niederlassungen zwischen dem Cap Blanc und dem Gambia-Strom abwechselnd unter französischer und englischer Hoheit, bis das Gebiet durch die Pariser Verträge von 1815 Frankreich überlassen wurde. Nach der langen Zeit der Kriege, der französischen Niederlage, der Verbannung Napoleons auf St. Helena, konnte Großbritannien, das fast alle verlangten Kolonien erhalten hatte, es sich leisten, Frankreich bei der Installierung des 18. Louis die von Trockensteppen und Halbwüsten bedeckte Landspitze im äußersten Westen Afrikas zuzusprechen. Vom Kap der guten Hoffnung aus, die Bodenschätze des Südens erschließend, im Besitz des fruchtbaren Ufer des Gambia und des Hafens Bathurst, behielten die Engländer sich zudem das Recht vor, gemeinsam mit den Franzosen den Handel mit Kautschuk zu betreiben und durch eigene Forts und Umschlagstellen zu sichern. An Bord des durch den Golf von Biscaya steuernden Flaggschiffs Medusa befanden sich der Gouverneur und die übrigen Beamten, die Frankreichs neue Kronkolonie verwalten sollten, einige Ingenieure, Landvermesser und Siedler, 5 Ärzte und 2 Apotheker für das Hospital, ein Teil der Offiziere und Marinesoldaten der 3 Kompanien zu je 84 Mann, die der Garnison zugeordnet worden waren, 4 Magazinwärter, 6 Schreiber, 2 Oberschreiber sowie 31 Bedienstete, darunter 8 Kinder. Insgesamt wurden vom Seefahrtsministerium 365 Menschen nach dem Senegal ausgeschickt, von denen etwa 240 auf die Fregatte und die anderen auf die Corvette Echo, die Barque Loire und die Brig Argus kamen. Eine Zahl, die sich in Anbetracht der wachsenden Interessen Europas am afrikanischen Kontinent und in Erwartung weiterer Zwistigkeiten bei der Aufteilung der eroberten Areale geringfügig ausnahm. Die Unternehmung in ihrer improvisierten, fahrlässigen Art entsprach der Lage, in der Frankreich sich befand, erdrückt von der Last der Kriegsschulden, die an die Bank von England zu zahlen waren, gleichzeitig von England und den Alliierten in Besorgnis um das Wiederaufkommen revolutionärer Impulse hergerichtet zu scheinbarer Stabilität. Der König, nach 20 Jahren Exil, hatte seine Günstlinge in die leitenden Ämter eingesetzt, ohne Erfahrung waren die aus der Emigration zurückgekehrten Aristokraten beseelt nur vom Drang, wieder zu Einfluss und Besitz zu gelangen. Mehr als an den Auftrag, dem Hof Gewinn zu bringen, dachten die Beamten an die Möglichkeit eigener Bereicherung, hoffend, die einst von den Portugiesen gemeldeten Goldadern an den oberen Läufen des Senegal wiederzufinden. Auch die Offiziere versprachen sich Einkünfte von den Streifzügen im Busch, vom Verkauf von Elfenbein, Häuten und Fellen, und die Leute des Bataillons konnten allenfalls mit Abwechslung rechnen bei den Strafexpeditionen gegen die Stämme der Berber. Ansonsten schien sich alles im Rahmen des kleinlich-administrativen, fast idyllischen zu bewegen, ohne Stoff, weder für Triumphe noch für Tragik. Der Leser aber, der sich im November 1817 in das eben erschienene Buch über den Schiffbruch der Medusa vertiefte, sah, wie sich hier die Epoche entfaltete, in der er lebte. Aus Engstirnigkeit, Selbstsucht und Habgier sah er ein Imperium mit provinziellen Zügen emporwachsen, die Profiteure sah er und deren Opfer. Die Leiden der Ausgesetzten auf dem Floß des gestrandeten Schiffs hatten ihn, wie viele andere, erschüttert. Die Schrift der beiden Überlebenden, Savigny und Goriard, die ich in der zeitgenössischen deutschen Übersetzung in der Nacht vom 20. auf den 21. September 1938 las, brachte ihm nun eine Fülle von Szenen nahe, aus denen sich nach einem Jahr des Entwerfens jene Zusammenfassung ergab, die in seinem großen Bild in Erscheinung trat. Die Phasen wurden mir deutlich, die der Maler auf der Suche nach einem Ausdruck für seine Empörung durchlebt hatte. Gleich nach der Umsegelung des Kaps Finisterre, bei schönem Wetter und schwachem Nordost, stellte ein Vorfall die Fahrt unter das Zeichen des Unheils. Als man sich den Sprüngen der Tümmler zusehend auf dem Achterdeck der Fregatte befand, war ein Aufschrei zu hören gewesen, ein Schiffsjunge, hieß es, sei über Bord gestürzt, und nachdem er sich einige Augenblicke noch an einem herabhängenden Strick festgehalten habe, bei der schnellen Fahrt abgetrieben. Mit dem Sinn für Genauigkeit, den die Autoren schon bei der Aufzählung der Teilnehmer an der Expedition an den Tag gelegt hatten, beschrieben sie nun, da sich über den Verunglückten nichts mehr vermelden ließ, die ausgeworfene Rettungstonne. Diese, an einem Tau befestigt, aus Korkstücken zusammengefügt, einen Meter im Durchschnitt messend, eine kleine Flaggenstange tragend, ließ sich von Géricault zeichnen. Ihre Leere und die Leere des Wassers ringsum deutete die Verlorenheit an, die bald kommen würde. Das nach 10 Tagen erreichte Madeira stieg vor dem Blick des Lesenden auf, gleich einem kolorierten Stich mit der Stadt Funchal, die Landhäuser eingebettet in Blumengärten und Wälder von Dattelpalmen, Pomeranzen und Zitronen, die Weinhänge gesäumt mit Lorbeer- und Paradiesfeigenbäumen. Am folgenden Morgen wurden die Inseln Selvachens gesichtet und bei Sonnenuntergang Teneriffa, ein Schauspiel, das die Verfasser zunächst hinriss zur Schilderung der majestätischen Gestalt des Pico de Teide, das Haupt wie mit Feuer gekrönt, worauf sie die exakte Höhe des Bergs und dessen Lage im Gradnetz angaben. Die Einfahrt in die Bucht von Santa Cruz, vorbei an der Festung San Cristobal, nannten sie nicht ohne an den Sieg zu erinnern, den eine Handvoll Franzosen hier über die englische Flotte errungen hatte, nach dem langen Gefecht, bei dem Admiral Nelson einen Arm verlor. Im Hafen ging das Geschwader vor Anker, Boote fuhren zur Stadt, denn es sollten Weine und Früchte eingekauft werden und Seigefäße in Mörserform, wie sie auf der Insel aus vulkanischer Erde verfertigt wurden. Die Beobachtungen bei diesem Besuch regten den Maler zu Skizzen an, in denen seine Neigung zum Ausdruck kam, einen Vorgang in verschiedene Stadien zu zerlegen. Wie ihn während der Studien zum Bild des Schiffbruchs die Geschichte des Meuchelmords beschäftigte, der an dem Revolutionär Fualdès begangen worden war, und er auf einer Folge von Blättern die bestialischen Einzelheiten der Tat aufzeigte, so sann er darüber nach, was die Chronisten über die Entfesselung der Leidenschaften in Santa Cruz vorzubringen hatten. Fualdès war in ein Bordell gelockt, auf einem Tisch abgestochen, sein Blut von Schweinen aufgeschleckt, seine Leiche in den Fluss geworfen worden. In dieser Stadt nun, die in einer Mulde lag zwischen schlackig zerklüfteten Felsen und einer dschungelähnlichen Flora, aus der Zedern- und Drachenblutbäume emporstiegen, in dieser Stadt mit den niedrigen weißen Häusern unter brennendem Himmel, verbreitete sich, nach der Kunde von der Ankunft der Franzosen, eine eigentümliche Erregung und Lüsternheit. Die Frauen traten vor die Türen, eilten den Fremden, die sich auf den Gassen zeigten, entgegen und forderten sie auf, bei ihnen einzukehren und der Göttin von Paphos zu opfern. Es geschah dies oft in Gegenwart der Männer, die kein Recht hatten, sich dagegen aufzulehnen, denn die heilige Inquisition hatte es einmal so gewollt, und die zahlreichen Mönche auf der Insel trugen Sorge, diesen Gebrauch aufrechtzuerhalten. Die flimmernde Hitze, die Frauen die Schnüre des Mieders aufknüpfend, den blendend weißen mit Spitzen gesäumten Rock anhebend und zurückschlagend, einen spitzen schwarzen Lackschuh vorschiebend, die entblößten, ineinander verschlungenen Körper auf den Lagern, die alten Namen der Insel, anspielend auf das Unzugängliche, die Glückseligkeit, die Gärten der Hesperiden, doch auch gemahnend an eine tödliche Gefahr, die Grenze zwischen Tag und ewiger Nacht, die auftauchenden Basaltsäulen und Phonolithblöcke der Vorgebirge, der Duft des weißen Ginsters am Fuß des Kraterbergs, der Pechglanz der Obsidianstreifen in den grauen, gelben und rostroten Bimssteinwänden, die Klumpen des Tuffs, die rauchenden Spalten und Schlote der Seitenkrater mit geronnener Lava in irisierenden Schwefelfarben, der glasige Kegel auf der Höhe, dies alles rief in Géricault Phantasien hervor, die ihn die Isolation empfinden ließen, in die er sich selbst versetzt hatte. Er zerriss das Gezeichnete, die quälende Unruhe aber prägte weiterhin jeden Augenblick, dem er bildhafte Form gab. Wieder auf offener See passierte die Flotte am 1. Juli das Kap Bojodar und erreichte um 10 Uhr morgens den Wendekreis des Krebses, wobei die Passagiere sich von der Taufsitte belustigen ließen, deren Hauptzweck, nach den Worten der Berichterstatter, wohl das Trinkgeld war, das man bei dieser Gelegenheit den Matrosen zuwendete. Am 2. Juli wurde vom Kap Barbas aus Kurs auf den Golf Saint-Cyprien genommen. Das Land lag nur halb auf Kanonenschussweite, deutlich war die Küste mit dem Wüstenstreifen zu sehen und hohe Klippen davor, an denen das Meer sich heftig brach. Der vom Marineminister angewiesenen Route folgend, navigierten die Schiffe zwischen Rudeln von Felsen hindurch, die Warnungen einiger Seeleute abweisend, glaubte der Befehlshaber der Fregatte, das Cap Blanc gesichtet zu haben, doch hatte er es, was sich bald zeigte, mit einer dicken Wolke verwechselt. In der Nacht brannte die Corvette Echo mehrmals Zündpulver ab und steckte eine Fackel am Besanmast auf. Die Wachthabenden der Medusa aber ließen es sich nicht einmal einfallen, auf die Signale zu antworten. Bei Tagesanbruch zeigte das Senkblei immer niedriger werdenden Wasserstand, abgekommen von den übrigen Fahrzeugen glitt das Flaggschiff der langen Sandbank vor der Insel Arguin entgegen. Selbst diejenigen, die in der Seefahrt am ungeübtesten waren, bemerkten die gelbliche Verfärbung der Wellen. Alle Beisegel, Backboards, wurden aufgesetzt, um so viel Wind wie möglich zur Wendung zu gewinnen. Doch das Schiff stieß mit dem Steuerruder auf Grund, wurde einen Augenblick wieder flott, blieb dann, nach erneutem Ruck, festsitzen, an einer Stelle, die nur noch 5,60 Meter Tiefe maß, und die Flut hatte jetzt ihren höchsten Stand erreicht. Tagelang mochte sich der Maler mit den Geschehnissen befasst haben, die ihm die folgenden Seiten des Buchs vermittelten. Mit solcher Greifbarkeit waren die Bestürzung und Verzweiflung, die Wirrnis und Erstarrung geschildert, dass der Lesende sich mitten zwischen den Gestrandeten dünkte. Er hörte das Geschrei, das Donnern der Brandung an den Schiffsrumpf. Die Segel wurden niedergelassen, die Mastkörbe abgenommen, Segelstangen und Bugspriet, Pulverfässer und Holzwerk ins Meer geworfen, im Kielraum wurde der Boden aus den Wassertonnen geschlagen und man fing zu pumpen an. Das Schiff aber war nicht mehr zu retten. Die 44 Kanonen, deren Entfernung das Gewicht beträchtlich erleichtert hätte, blieben an Bord, denn man hoffte, sie später bergen zu können. Da die Fregatte nur 6 kleinere Boote mit sich führte, die unmöglich alle Passagiere und Mannschaften zusammen mehr als 400 Personen zu fassen vermochten, wurde in Eile ein Floß gebaut, das, nach den Berechnungen des Gouverneurs, 200 Menschen tragen sollte. Der Himmel bedeckte sich, ein Sturm kam von der Seeseite her, die Fregatte schlingerte stark, ihr Kiel barst in der Nacht, das Ruder brach ab und hing nur noch mit seinen Ketten am Heck. Den 5. Juli, früh morgens, wurde beschlossen, das Wrack, das umzuschlagen drohte, sofort zu räumen. Die Soldaten wurden auf das Floß verwiesen, sie wollten ihre Gewehre und Patronen mitnehmen, was ihnen verweigert wurde. Nur ihren Säbel oder Karabiner durften sie behalten, während die Offiziere Flinten und Pistolen bei sich trugen. Das Floß, dessen Konstruktionszeichnung im Kupferdruck dem Buch beigegeben war und von dem der Maler sich ein Modell anfertigen ließ, war 20 Meter lang und 7 Meter breit. Marsstängen waren an den Längsseiten, dazwischen Rahen- und Bramstängen des Fockmasts und Großmasts angebracht und dick mit Takelwerk verknotet worden. Im rechten Winkel darüber waren Bretter des Decks genagelt, 5-mal unterteilt von längeren Bohlen, die seitwärts 2 bis 3 Meter hinausragten, am Bug bildeten 2 einander überkreuzende Bramrahen eine Art Brustwehr und als Geländer, denn so wurde es genannt von denen, die das Floß bauen ließen, doch nicht im Sinn hatten, sich ihm anzuvertrauen, diente ein Gebinde aus allerlei Hölzern, kaum einen halben Meter hoch. Beim ersten Anblick schien es noch möglich, dass auf dem Floß an die 200 Menschen Platz finden könnten. Doch kaum hatten sich etwa 50 darauf zusammengescharrt, begann es, bis an die Reling zu sinken, und auch als die meisten Fässer mit Lebensmitteln abgeworfen worden waren, standen die Ausgesetzten nach dem Hinzukommen der übrigen bis über die Hüfte im Wasser, so eng aneinander gepresst, dass sie sich nicht rühren konnten. Es waren ihrer 149, nämlich 120 Angehörige der Truppen und 29 Seeleute und Passagiere, unter ihnen eine Frau. Sie hatten 6 Tonnen Wein und 2 Tonnen Trinkwasser bei sich. Ein Sack Zwieback wurde ihnen zugeworfen und einige Segeltuch, obgleich kein Mast auf dem Floß angebracht worden war und auch kein Steuerruder. Die Instrumente und Karten, die der Kapitän ihnen versprochen hatte, erhielten die Schiffbrüchigen nicht. Herr Schumares enteilte und bestieg das Stabsboot, das neben den 12 Ruderern 42 Mann aufnahm. Im großen Schiffsboot mit 40 Ruderern befanden sich der Gouverneur und die höheren Beamten, insgesamt 35 Personen, nebst reichlichem Gepäck. Das dritte Boot, von 12 Mann gerudert, war von 28 Offizieren eingenommen worden. 30 Menschen drängten sich in der ruderlosen Schaluppe zusammen und 30 auch in dem Kahn mit 8 Ruderern, der zum Hafendienst am Senegal bestimmt war, 15 schließlich kamen in die Jolle. Mindestens 30 Mann mussten also ertrunken oder an Bord der Medusa zurückgeblieben sein. Die Vorstellung von diesem Einschiffen unter Gebrüll und Hieben, während die Wogen die Schanzkleidung und die Maststümpfe der gekenterten Fregatte zertrümmerten, das Hinunterklettern auf Strickleitern, an Seilen, die Hilferrufe der ins Meer gestürzten, die verzerrten Münder, aufgerissenen Augen, emporgestreckten, gespreizten Hände, die Anstrengung, das Floß von der glitschigen Bordwand abzustoßen, der Augenblick, da der Gouverneur in einem Armstuhl sitzend von der Zugwinde ins Hauptboot hinabgelassen wurde, solche Eindrücke nahmen den Maler in Anspruch, ehe ihn das Bild des vollgeladenen Floßes überwältigte. Von den kleinsten, am wenigsten seetüchtigen Booten war es ins Schlepptau genommen worden, und als die Ruderer sahen, dass sich die Boote des Gouverneurs und des Kapitäns entfernten, gaben sie bald, selber ankämpfend gegen die schwerer werdende See, das Bugsieren auf und ließen die Seile fahren. Während die Flottille auf das Ufer zusteuerte, wurde das Floß, das sich nicht manövrieren ließ, von den Strömungen der Ebbe hinaus aufs Meer getrieben. Noch wollten sich die Versammelten nicht für verlassen halten. Die Küste war zu sehen, und die Insel Arguin mit den Ruinen der alten portugiesischen Festung, die Schiffbrüchigen nahmen an, dass die Boote zu ihnen zurückkehren oder die Echo, Loire und Argus sie sichten würden. Doch die Nacht brach ein, ohne dass sie Hilfe erhalten hätten. Mächtige Fluten überrollten uns. Bald vor, bald zurückgeschleudert, um jeden Atemzug ringend, die Schreie der über Bord gespülten vernehmend, ersehnten wir den Anbruch des Tags. Es war noch niemand wach, dem ich meine Loslösung aus den gewohnten Tagespflichten hätte melden können. Wie ein Fahnenflüchtiger stand ich auf der leeren Rue Casimir Perier, bedrängt vom Gedanken, dass ich umkehren, mich zu den Schlafenden zurückbegeben und warten müsse, was weiter geschehen solle. Dann aber gab ich dem Sog wieder nach, der mich in der Halle erfasst hatte. Ich ging über die Rue Las Casses vorbei am Backsteinbau der Sancta Clotilde auf den kleinen Park zu, wo mein Vater, 2 Jahre zuvor, sich mit Wena getroffen hatte, wo die Spatzen zirpten, die Tauben gurrten wie eh und je. Im Geviert der Anlage, unter den Kastanien, saß César Frank, der in der Kirche Organist gewesen war, mit verschränkten Armen vor seinem marmornen Instrument, den Fuß aufs Pedal gestützt und lauschte hingegeben dem Engel, der sich schwerfällig bäuchlings über die Rückwand streckte und ihm, flüsternd in seinen Backenbart, die Arme um die Schultern legte. Jetzt, beim Morgengrauen, war die See ruhiger geworden. 10 Mann hatte das Meer verschlungen, weitere 12 hingen festgesteckt, verendet zwischen den Bohlen und Brettern. Ich ging die Rue Saint-Dominique entlang, die Posten an der Hofeinfahrt zum Armeeministerium richteten ihre Blicke auf mich. In plötzlicher Furcht, ich könnte Misstrauen wecken und verhaftet werden, verlangsamte ich meine Schritte. Einbiegend in die Rue Solferino sah ich weit entfernt über den Baumkronen am Quai d'Orsay auf der Höhe Sacré-Cœur liegen. Ein Zeitungsbote fuhr mit seinem Rad von Tür zu Tür, zählte je ein Bündel ab und trug es ins Haus. Chamberlain nach Godesberg las ich im Vorbeigehen auf einer Titelseite. Die Rue de Lille begrenzte die Schlucht der hohen, einförmigen Wohnhäuser. Es folgte das zweistöckige Gebäude der Légion d'Honneur mit gerundetem Portal, einer Trikolore an der schrägen Fahnenstange darüber und geschlossenen Fensterläden an der mit Putten besetzten gelblichen grauen Front. Vereinzelt oder in kleinen Gruppen kamen Fußgänger von der Uferallee her. Sie gingen gebeugt, eilig, Putzfrauen mochten es sein, Hausdiener, die in den Ministerien, in denen bis spät in die Nacht gearbeitet worden war, die gefüllten Aschenbecher und Papierkörbe zu leeren, die Schreibtische abzustauben, die Böden zu wischen hatten. Es lag eine verhaltene Stille, eine bleierne Müdigkeit über dem Regierungsviertel. Diese farblosen Gestalten, die im Morgendunst noch etwas Fließendes an sich hatten, waren mir bekannt. Sie, die mir als erste der Stadtbewohner begegneten, erleichterten mir den Weg hinein in die Metropole. Die Ankunft der unscheinbaren Helfer gab dem bald zu erwartenden Beginn der Geräusche einen vertrauten Grund. Fortan sollten ihre schnellen und weichen Schritte unter dem Dröhnen liegen, das die Steinmassen ringsum zum Vibrieren bringen würde. Der eigentliche Vorstoß ins Fremde begann, als ich die Uferstraße über die Seine erreicht hatte. Ich folgte der Mauerbrüstung nach rechts unter einem Anfall von Schwindel und Umnachtung. Eine Stange war aus dem Boden des Floßes gerissen, als Mast aufgerichtet und mit dem Bugsierseil befestigt worden. Das Klatschen des Segelfetzens war zu hören und die Drehung war zu verspüren, die nicht zu behebende Querlage des Floßes, die von einem übermäßig langen, seitwärts hinausstoßenden Holzstück herrührte. Die Nichtauslieferung der Schusswaffen an die Matrosen hatte bereits am zweiten Tag ihren Zweck erwiesen. In der ausbrechenden Meuterei, da die Besatzung, die ein Weinfass zerschlagen und sich vollgetrunken hatte, mit Äxten und Messern auf ihre Vorgesetzten losging, im Gedränge um den Mast, wo die Offiziere ihren Platz mit den Pistolen behaupteten, sah der Maler die Möglichkeit zu einer großen Komposition entstehen. Zu viele aber waren es noch, die sich dort an die Planken klammerten, die kopfüber ins Wasser hingen, zu viel Wirrnis war noch in diesem Anstürmen gegeneinander, diesem Kampf um Vorherrschaft auf winzigem Boden, noch war der Widerstreit nicht umgeschlagen in Nähe, noch hatte die gemeinsame Not, das gemeinsame Entsetzen sie nicht vereint. Auf dem Mauersims schlug ich den Stadtplan auf, den ich am vergangenen Abend nach der Ankunft in der Gare de Lyon gekauft hatte. Viel wäre heute zu tun, Entscheidungen wären zu treffen gewesen, Schritte, wichtig für mein Weiterkommen, standen bevor, doch ich war hineingeraten in eine Vielfalt, die es mir unmöglich machte, der bisher geltenden Gesetzmäßigkeit zu folgen. So sehr war jeder meiner Gedanken umlagert von gegensätzlichen Impulsen, so fruchtlos schien der Versuch, jetzt, nach dem Sprung aus dem Festen und Bindenden, einen Überblick zu gewinnen, dass ich die Frage nach dem Vernünftigen und Nützlichen zurückstellte und mich den Regungen überließ, die, ohne noch ihren Sinn zu zeigen, in mir überwiegen wollten. Ich wusste in dieser Stunde nur, dass ich hindurch musste durch eine Fülle von Ablagerungen, die sich so dicht ineinander verschoben und versponnen hatten, dass jede Bewegung gleichsam ein Knirschen und Bersten hervorrief, und nicht nur Bildnetze, Knäuel von Geschehnissen umgaben mich, es war, als sei auch die Zeit zerborsten, und als hätte ich sie, indem ich mich durch ihre Schichten wühlte, zwischen den Zähnen zu zermahlen. In diesem Zustand aber, der einem Rausch, einer Besessenheit ähnlich war, bestand der Wunsch nach einer Regelung, einem Abmessen weiter fort. Mit Genugtuung stellte ich fest, dass sich hinter der Allee am gegenüberliegenden Ufer des Flusses die mit Skulpturen gefüllten Gärten der Tuilerien befanden, abgeschlossen von der langgestreckten Fassade des Louvre. Noch viele Stunden würde es dauern, bis dessen Tore sich öffneten. Nicht für jene waren die Museen bestimmt, die bei Sonnenaufgang bereit waren, ihnen einen Besuch abzustatten. Den Langschläfern gehörten sie, die nach später und reichlicher Mahlzeit der Nachtruhe pflegen und dann frei über ihren Tag verfügen konnten. Doch es tat nichts, dass ich warten musste. Ich hatte mir diesen Tag gestohlen, ich sah mich schon umhergehen dort in dem Speicher, in dem eines neben dem anderen die Werke der Einbildungskraft, der Erfindungskraft hingen, in dem in originalen Farben und Formen all das vorhanden war, was ich bisher nur vom Hören sagen oder aus ungewissen Reproduktionen kannte. »Lasst euch nicht bange sein«, rief einer, »ich gehe, euch Hilfe zu holen. Bald seht ihr mich wieder«, und schritt, mitten in der allgemeinen Verzückung, hinaus in die See. 60 bis 65 Mann waren bei dem Tumult umgekommen. Zwieback und Trinkwasser waren verbraucht, nur ein Fass Wein noch war vorhanden. »Was war aus der Frau geworden?«, fragte sich Géricault. Eigentümlicherweise hatten die Berichterstatter nichts mehr darüber ausgesagt, obgleich der Umstand, dass eine einzige Frau zwischen den Männern anwesend war, besondere Beachtung verdient hätte. Er wollte wissen, ob um die Frau gekämpft worden war oder ob das Geschlechtliche unter der tödlichen Bedrohung jede Bedeutung verlor. Er sah sich neben ihr liegen und er zeichnete diesen Augenblick. Sie befanden sich, von Leichen umgeben, im Vordergrund des Floßes. Die Frau war bewusstlos, er hatte den einen Arm um sie gelegt, im anderen hielt er ein nacktes Kind, obgleich ein Kind auf dem Floß nicht erwähnt worden war. Mehr und mehr wurde das Floß zu seiner eigenen Welt. Er umschlang den Körper der Frau, presste das Kind an sich. In der Nacht schlief er so. Als er erwachte, spürte er, dass seine Arme leer waren. Es dauerte lange, bis er die Augen zu öffnen vermochte und sah, dass das Meer ihm die Frau, das Kind, genommen hatte. Je geringer die Anzahl der Menschen auf dem Floß wurde, desto näher kam der Maler der Konzentration, die er für die endgültige Fassung seines Bildes benötigte. Nach der Entladung des Kampfs erfuhr der Wunsch, das Leben so lange wie möglich auszuhalten, eine fremdartige Verwandlung. Die Ersten begannen damit, die umherliegenden Leichname mit ihren Messern zu zerteilen. Einige verschlangen das rohe Fleisch auf der Stelle, andere ließen es in der Sonne dörren, um es auf diese Art schmackhafter zu machen, und wer es jetzt noch nicht über sich brachte, die neue Kost zu sich zu nehmen, der wurde am folgenden Tag doch vom Hunger dazu gezwungen. Auf die Turbulenz folgte die Zeitspanne der völligen Abgeschiedenheit. In dem Herausgerissensein aus allen Zusammenhängen erkannte der Maler seine eigene Situation wieder. Er versuchte sich vorzustellen, wie dies war, das Hineinschlagen der Zähne in den Hals, den Schenkel eines verendeten Menschen, und während er den Biss des Ugolino in das Fleisch seiner Söhne zeichnete, lernte er, sich damit abzufinden, so wie sie es auf dem Floß nach einem Stoßgebet getan hatten. Die nackten, auf dem Floß zusammengekauerten Gestalten befanden sich in einer Welt, die von Fieber und Wahn deformiert war, die noch Lebenden wuchsen mit den Toten zusammen, indem sie diese sich einverleibten. Dahintreibend auf dem Plankengefüge in wolkengleichem Gewässer fühlte Jericho das Eindringen der Hand in die aufgeschnittene Brust, den Griff um das Herz desjenigen, den er am Tag zuvor zum Abschied umarmt hatte. Nach einer Woche waren ihrer noch 30 auf dem Floß. Das Salzwasser hatte die Haut an ihren Füßen und Beinen zu Blasen aufgetrieben und abgeschält, ihre Leiber waren mit Quetschungen und Wunden bedeckt. Oft schrien und wimmerten sie, höchstens 20 von ihnen konnten sich noch aufrecht halten. Bei dem Zählen und Rechnen von einem Tag zum anderen, bei dem ständigen Zusammenschmelzen des Haufens der Schiffbrüchigen, bei den Schilderungen des Dursts, des Versiegens von Trinkbarem, des Lechzens nach dem in kleinem, blechernem Gefäß gekühlten Urin, der von verschiedenartigem Aroma war, bald süßlich, bald beißend, von dünner oder dickflüssiger Konsistenz, bei der Beschreibung des Aufsaugens der Weinration durch einen Federkiel, was das Trinken verlängerte, bei dem unaufhörlichen Näherrücken des Tods, dem Verbrennen der einen Stunde in der nächsten, vernahm auch der Maler das Versickern der Zeit in der Unendlichkeit, und von diesem Tröpfeln, Ticken und Strömen wurde der Prozess der Bildschöpfung eingeleitet. Ohne das Durchleben der 13 Tage und Nächte der Qual hätte er nicht den Augenblick der Endgültigkeit finden und die übrig gebliebene Gruppe in ihrer Unteilbarkeit darstellen können. Noch nahmen ihn Einzelheiten gefangen, lenkten ihn von der Konzeption der Geschlossenheit ab. Da war das leere Fläschchen, das Rosenöl enthalten hatte und das einer dem anderen abrang, um den süßen Geruch einzuatmen. Der Gedanke an die kleine Parfümflasche ließ den Maler nicht los. Erinnerungen an lange vergessene Erlebnisse wurden davon wachgerufen. Während einiger Wochen bemühte er sich darum, nicht die Gegenstände selbst wiederzugeben, sondern die Emotionen, die Traumvorstellungen, die beim Abtasten der Objekte entstanden. Er kniete auf dem Boden, über dem Zeichenpapier, hinter verriegelter Tür, völlig allein mit seinen Geheimnissen. Ein paar Tage lang aß und trank er nicht, kroch umher auf den Bohlen, umgeben von Halluzinationen. Es erschien ihm seine Mutter, die er verloren hatte, als er 10 Jahre alt war. Ein gewaltiges Verlangen nach ihrer Nähe überkam ihn. Er tastete ihren Zügen nach, zeichnete Phaedra und sich selbst als Hippolytos, den das Meerungetüm an den Felsen zu zerschmettern trachtete und der dann von Pferden zu Tode geschleift wurde. Sein Dasein, das war für ihn dieses Dahingleiten auf dem Floß. Er verzehrte sich nach der Frau, die ihm die Mutter ersetzt hatte, der Frau des Bruders der Mutter. Ein Schuldigsein zerriss ihn, weil er sie, die ein Kind von ihm trug, verlassen, verleugnet hatte. Ich wünschte, so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen über ihn, und in der Vorbehaltlosigkeit, die ich diesem Tag entgegenbrachte, kam die Erwartung auf, dass sich sein Leben vor mir eröffnen würde. Unaufhaltsam, wie die Durchdringung der diesigen Luft vom gesteigerten Licht, war das Anwachsen der Laute. Vereinzelte Automobile fuhren die Straße am Quai entlang, in die Gare d'Orsay, hinter mir rollten die Frühzüge ein. Das gewaltige Bauwerk, dem ich mich zuwandte, schien mit seinen Wappentafeln, Helmen und Kronen, seinen von Schutzheiligen und Göttern umschlungenen Fensterbögen, seinen in Kränze, Fruchtkörbe und Füllhörner eingebackenen Uhren, seinen von Harfen und Ankern flankierten immensen Goldbuchstaben, das mit Bildern angefüllte Palais drüben übertrumpfen zu wollen. Die Schritte der Menschen, die aus dem Portal kamen, dunkel gekleidet die meisten, Aktenmappen unterm Arm, wurden schon übertönt von einem metallenen Gesurr, einem schwirrenden Singen, das aus der Stadt emporstieg. Verglichen mit den Geschwulsten des industriellen Zeitalters besaßen die Titanen und Musen, die Heroen und Engel, die sich einschmiegten in die Nischen und Turmgiebel des Louvre-Flügels, immerhin etwas Zurückhaltendes, Keusches. Doch ließen sich diese Verfeinerungen des Feudalismus ebenso wenig preisen wie das diesseitige Gebirge der pompösen Bildhauereien. Da wies die Brücke, auf die ich zuging, eine größere Reinheit der Linien auf. Ihre niedrigen Mauern waren glatt geschnitten, ebenmäßig stiegen die beiden Hälften zum scharfen Mittelsaum an, 4 gusseiserne Laternenpfähle erhoben sich auf jeder Seite. Dennoch ließ mich auch der Pont Royal keine Harmonie empfinden. Vielmehr war es, als sei die Luft, die doch schon durchflutet war von einem Leuchten, zu einer zähen, trägen Masse geworden. Jeden Schritt musste ich mir erzwingen. Von einem Zittern überkommen, hielt ich mich fest am Gesims. Vor wenigen Tagen noch hatte ich einer unumstößlichen Ordnung angehört, hatte bestimmte Aufgaben erfüllt, war verbunden gewesen mit den Handlungen anderer. Jetzt befand ich mich in einer Region, in der es ein Leben gab, dessen Vorhandensein wir ebenso vergessen hatten, wie wir hier unbeachtet geblieben waren. Hinter uns lagen die Schlachtfelder, die Kämpfe tobten weiter, doch das Vorstürmen, die Rückzüge, das Schreien der Verwundeten, das Verstummen der Gefallenen, dies alles zählte hier nicht. So anders war alles hier, dass wir selbst uns aus der Sicht verloren, dass wir nicht mehr wussten, wofür wir uns eigentlich eingesetzt hatten. Vom ersten Schritt an auf französischem Boden waren wir angesehen worden als Auswurf, die demobilisierten Soldaten, die Mengen der Flüchtlinge wurden in Umzäunungen aus Stacheldraht getrieben, wenige nur, mit gültigem Pass, konnten der Internierung entkommen. Und es war dies ein Schleichweg aus einer Wüste, einem Trümmerfeld heraus, zerstoben war die Erwartung eines Grußes, eines Willkommens, eines Zeichens von Solidarität. Hier gab es keine Volksfront. Nur die Gendarmerie nahm uns entgegen, zugehörig waren wir einzig den Polizeiarchiven, fortan hatten wir uns jeden Tag auf der Präfektur zu melden und zum Abstempeln den Papierwisch vorzustrecken, der unser Dasein bedeutete. Immer hatte ich meinen Weg vor mir gesehen, hatte meine Beschlüsse gefasst, auch damals, tief im Untergrund, in der faschistischen Umzinglung, war eine Sicht frei gewesen. Erst hier, in der Hauptstadt der Offenheit, der Erleuchtung, wurden wir hineingezwungen in Blindheit. Am ersten Abend in Paris waren wir plötzlich überwältigt worden von der Fremdheit voreinander. Mit der Auflösung des Verbands war auch die selbstverständliche Zusammengehörigkeit zwischen uns geschwunden. Eine Ohnmacht hatte uns befallen bei der Einsicht, dass unsere Reihen zerteilt worden, dass wir nutzlos gemacht worden waren. Nur noch die Frage, welcher Partei wir angehörten oder beizutreten gedachten, enthielt die Hinwendung zu einer weiter bestehenden Festigkeit. Bisher hatte ich meine Funktionen gefunden auf der Seite, für die ich einstand. Jetzt musste ich erfahren, dass diese spontane Gemeinschaft nur so lange möglich war, als ich mich zwischen Freunden und Helfern befand, und dass das natürliche Zusammenwirken durch eine verpflichtende Bindung ersetzt werden musste.